WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute nicht, sondern heute haben wir ein Thema. Und das Thema heute Nacht heißt Lebensmittel. Ich möchte sehr gerne mit euch über Lebensmittel reden. Zum Beispiel, habt ihr extreme Essgewohnheiten? Benutzt ihr Lebensmittel beim Sex? Hattet ihr schon mal ein ausgesprochen ekelhaftes Erlebnis in einem Restaurant? Oder arbeitet ihr vielleicht in der Lebensmittelindustrie und habt da schon so einige Widerlichkeiten gesehen und erlebt? Oder vielleicht seid ihr durch Lebensmittel auch schon mal sehr krank geworden? Und so weiter. Es gibt sicher viele Aspekte zum Thema Lebensmittel. Ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Thema Lebensmittel. Erster Anrufer heute Nacht, 23 Jahre alt und heißt Hans. Guten Morgen, Hans. Hallo, grüß dich. Hallo, Hans. Du hast zum Thema Lebensmittel angerufen. Richtig. Ich habe zum Thema Lebensmittel angerufen, weil ich ein bisschen was über McDonald's erzählen wollte und wie man dort ja mit Lebensmitteln umgeht. Hast du dort gearbeitet? Ich habe dort knapp 2,5 Jahre gearbeitet und ja, habe so einiges miterlebt, was man ja wahrscheinlich als widerlich ansehen würde. Erzähl mal. Wenn man es wissen würde. Ja, also es war gängige Praktik, dass man Lebensmittel benutzt hat, die eigentlich laut Vorgaben abgelaufen sind, heißt, sie wurden umetikettiert. Und es geht dabei hauptsächlich um Salate, Käse, Soßen, Bacon, also alles, was nicht in der Kühltruhe ist, sondern draußen auf dem Garniertisch liegt, um die Burger vorzubereiten. Mhm. Heißt, man hat verdorbene Sachen angeboten? Verdorben waren sie nicht, aber es gab auch einen Fall, wo es mal eine Aktion gab mit anderem Brot und dann ist vorgekommen, dass eine Palette verschimmelt war und man trotzdem die Brötchen teilweise sogar noch benutzt hat, obwohl man wusste, dass Brote in der Palette verschimmelt waren. Mhm. Das ist auf jeden Fall vorgekommen und es ist halt auch oft so gewesen, dass dann Salat oder so dann teilweise 6 bis 8 Stunden draußen lagen, also nicht in der Kühlung und dass sie natürlich dann schon ja welk geworden sind. Man hat sie aber trotzdem noch auf die Burger gelegt, um sie zu garnieren. Also man nicht so zimperlich. Ja, was hast du genau dort gemacht? Ich habe eigentlich ich habe überall gearbeitet. Also ich war in der Kasse, ich war in der Küche, ich war in dem Bereich, wo man die ganzen Chicken-Sachen herrichtet. Das ist ein extra Bereich, in dem Bereich, wo man Burger wie Cheeseburger, Big Macs und so weiter vorbereitet. Mhm. Und habe dementsprechend auch alles mitbekommen. Also man hat als Mitarbeiter, hat man zu machen. Heißt, es gibt immer einen Schichtleiter, meistens auch 2, wenn viel los ist. Und es gibt halt einen Filialleiter und die geben einen vor, was zu tun ist. Und die geben halt dann auch Anweisungen wie, ja, man soll jetzt bitte alles umetikettieren und nochmal neu aufetikettieren, damit halt, wenn es zu irgendwelchen Prüfungen kommen sollte, es keinen Stress gibt. Mhm. Jetzt hast du gerade ein paar Beispiele genannt. Hast du noch ein Beispiel? Ja, zum Teil wurden auch das Frittieröl, das wird ja für Pommes und für andere Sachen hergenutzt, wurde teilweise ja über den Wert benutzt. Das heißt, es gab einen bestimmten Wert, das Frittieröl haben konnte, also halt Verschmutzungswert, und das wurde dann teilweise auch dann 2, 3 Tage mal länger einfach nicht ausgewechselt. Hast du denn in der Zeit, während du das dann so gesehen hast, mitbekommen hast, dich mal an eine nächsthöhere Instanz bei der Firma gewandt und hast das dort mitgeteilt? Wenn ich ehrlich bin, habe ich es nicht gemacht. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe es einmal mit einem vertrauten Schichtleiter angesprochen, wie er das sieht, aber das war eigentlich so, ja, man hat es zwar wahrgenommen, aber so richtig interessiert hat es einen nicht. Also man wird dann abgebrüht. Also ich wurde auch im Vorgespräch schon gefragt, ob ich dann schlechtes Gewissen hatte irgendwann. Am Anfang ja. Ich habe auch am Anfang immer geschaut, dass auf der Seite, wo ich gearbeitet habe, dass einmal alles frisch ist. Also ich habe dann auch, sag ich mal, welken Salat weggeworfen oder auch Brötchen, die ich länger saß und mal weggemacht, aber irgendwann, sage ich mal, nach ein paar Wochen, Monaten ist man da einfach so drin und macht es einfach so, wie es gesagt wird. Nun sind das schwerwiegende Beschuldigungen, die du hier äußerst. Und ich muss das als rein subjektive Äußerung deinerseits hier so annehmen. Das ist nicht bewiesen und McDonald's hat im Moment keine Möglichkeit, hier ein Gegenstatement zu sagen. Also es ist deine Wahrnehmung und wir wissen nicht, ob das richtig ist oder ob du das nur ausdenkst. Ich wurde schon auch gefragt, ob ich das vielleicht im Fernsehen gehört habe mit Burger King, weil es der Team Wallraff schon aufgeklärt hat, aber es ist so gewesen in meiner Filiale, es ist so vorgekommen und ich weiß auch von Mitarbeitern, die in anderen Filialen gearbeitet haben, dass es genauso ist. Okay. Es hat natürlich auch Burger King am Anfang nicht bestätigt, als irgendwelche Anschuldigungen waren. Es wird auch von McDonald's keiner sagen, ja, wir machen es so. Okay, dennoch Hans, du hast Verständnis, dass wir es dann jetzt mal so dabei belassen und so stehen lassen, mit der klaren Unterschreibung meinerseits oder klaren Trennung, dass es deine persönliche Äußerung gerade ist und wie gesagt, McDonald's hier keine Möglichkeit hat, etwas dagegen zu sagen oder sich zu rechtfertigen. Es ist deine Sichtweise und die hast du jetzt hier geäußert und wir lassen es mal so stehen, okay? Alles klar. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte, tschüss. So, und gleich geht's weiter mit dem Michael. Und Michael ist 59. Guten Morgen, Michael. So, und der Michael macht bitte mal den Ton von seinem Fernseher oder von seinem Radio ganz weg. Ja? Ja? Ja? Ja, hallo. Ja, ich höre dich gut. Du mich auch? Ja, einigermaßen. Na? Ich muss mal ein richtiger Telefon an den Ohr legen. Ja, das muss man beim Telefonieren so. Michael, warum rufst du an zum Thema Lebensmittel? Ja, wir hatten schon mal gesprochen. Sag bloß. Schon länger her. Ja. Ja, auch Lebensmittel. Aber ich wollte noch sagen, zu dem, dass du aufhörst, das sagt wohl jeder Zweite oder was. Da habe ich noch mal was anderes zu sagen. Das ist deine freie Entscheidung. Erstmal das. Und was du dir alles anhören musst, der hat bestimmt jemand oder du dir selber geraten, aufzuhören, weil du ein gewisses Alter hast. Verstehst du? Nein. Du hörst, das sind ja auch nicht nur witzige Sachen, ne? Ja, nein. So, das wollte ich nur mal sagen. Okay, aber so ist es nicht. Aber egal. Kommen wir zum Thema Lebensmittel. Ja, ich wollte noch zur anderen Sendung was sagen. Ganz kurz einen Satz. Da war eine Frau mit einem Jungen, der wollte sich nicht waschen oder der macht nicht Schule. Das Thema hatte ich auch gehabt. Man muss ihn einfach gewähren lassen und nicht rausschmeißen. Okay, wenn er eine Freundin kriegt, pass auf, wenn er eine Freundin kriegt, ja, dann kommt, das war bei uns auch so. Ja? Und dann hat sich das alles gelegt. So. Verstehe. Und gestern zu der argentinischen... Hol nicht so weit aus, wir haben ja ein Thema, weswegen ja, du auch angerufen. Ja, ich weiß, nur einen Satz. Ja. Mit die Frau da, mit dem Mann, der gestorben ist, da hast du gesagt, ja und so, das ist alles schön gut, aber die muss selber damit fertig werden, wenn sie jetzt Bock hat, keine Lust mehr zu leben, das wäre zwar schade, da muss sie selber entscheiden alles. Natürlich. Das ist immer alles so leicht gesagt, ja, du kommst drüber weg und gehst zum Psychiater und so, ne? Und ich habe dir noch einen Tipp. Die soll von ihm, ist ein doofer Tipp, aber besser wie gar nichts. Soll ein T-Shirt von ihm, wo der Geruch dran ist, mit dem Bett nehmen. Ja, das hört sich jetzt komisch okay, an. Okay, Michael, jetzt kommen wir mal zum Thema Lebensmittel. Ja, ich habe das schon mal mit dir gesprochen. Ich bin der Typ, der an eine Mülltonne gegangen ist. Der aus holt sich da frische Sachen raus. Und ich spare 150 bis 250 Euro im Monat. Und die Sachen sind alle frisch und verschweißt. Und das Datum ist alles von heute. Du bist der Mann, der aus der Tonne lebt. Ja. So quasi. Und du bist der Mann, der König von WDR. Ja, von wem? Ja, da gibt einen König von Mallorca. Ja. Du bist der König von WDR. Ja, deine Sendung ist doch das Stärkste, was es gibt. Michael, lass mich dich noch genauer befragen. Holst du deine gesamten Lebensmittel aus der Tonne? Nein, ab und zu kaufe ich auch mal was, weil auch mal Ebbe ist. Das ist wie beim Fischen. Ja. Mal ist das Netz voll, mal ist es leer. Wo? Mal kommen wir Serie, Pizza 20 Stück, für über 100 Euro Kaffee, gestern Lachs, 10 Pakete und Forelle. Ja, alles frisch. Hammer, ne? Das ist wirklich Hammer. Das heißt, du gehst zu Supermärkten, zu den Tonnen, zu den Lebensmitteltonnen von Supermärkten. Ja, habe ich mal gemacht, 2 Jahre. Jetzt ist meine Frau drauf, die hat mal 3 Rollbraten gefunden. Ja, seitdem ist sie drauf und geht noch nach anderen Stellen. Die hat Ticket 2000, den Tag dahin, unser Kühlschrank ist immer voll. Ja, was für andere Stellen denn? Zu anderen Lebensmittelläden oder wie? Was für andere Stellen? Immer bei Netto, weil komischerweise... Netto hat immer... Heute geht's ja hoch und runter, McDonald's und Netto, aber ist ja egal. Okay, da stehen ja, also... Andere Firmen, ja, natürlich, okay. da stehen also diese Tonnen, die werfen tatsächlich dann ganz viele Pizza-Kartons da rein. Und ich glaube aber, man darf das nicht rausnehmen, ne? Das ist verboten. Doch. Das ist streitig. Weil man gesagt hat, wenn die das wegschmeißen, wollen die das nicht mehr. Mhm. Und da ist das habe ich schon mal im Fernsehen gehört. Zu welcher Zeit nimmst du diese Sachen? Ich mache das immer. Ich esse das nur noch. Meine Frau geht nur noch. Ja gut, dann zu welcher Zeit? Ich gehe tagsüber. Ja. Ich habe das immer nachts gemacht. Ich bin da irgendwie komisch. Ich will nicht erwischt werden. Aber man muss dann ja auf das Grundstück von einem Supermarkt gehen und diese Tonnen quasi reinklettern, um das rauszuholen, ne? Ja, reinklettern muss man nicht immer. Da baut man sich ein Türmchen oder so. Ich habe das meiner Frau schon beigebracht. aber solche Sachen, wie du gerade gesagt hast, Fisch, Lachs zum Beispiel, da muss man doch höllisch aufpassen, dass das nicht zu lange ungekühlt Tonne liegt. Wie? Ja, muss man drauf achten. Da gibt's so Gesetze an der Mülltonne, ne? Jeder ist für eine Mülltonne gleich, wer da ankommt oder so, ne? Das wir uns nicht streiten, das erstmal so. Okay. Aber die Sachen tun wir dann auch direkt im Kühlschrank und die müssen zu sein. Und die müssen zu sein, sonst bringt's natürlich und nichts. Und das Datum... Ist immer von demselben Tag. Und letztendlich merkst du es ja auch, wenn du es aufmachst. Es würde ja übel riechen, wenn es irgendwie verdorben wäre. Ja, wir werden das auch schmecken. Außerdem haben wir eine Katzen, das sind unsere Vorkosten. Was in der Regel... Auch die kosten vor. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, der Mund, der geht immer auf und zu. Ja, du darfst... Hast du schon ein paar Mal gehört, weiß ich. Ja, du darfst nicht in den Fernseher gucken, während wir telefonieren, weil das zeitversetzt ist. Das irritiert völlig. Was sind die hauptsächlichen Dinge, die du aus dem Müll rausholst? Alles. Alles, was die Leute einkaufen. Ja, alles, was im Supermarkt wahrscheinlich... Leckere Sachen, Süßigkeiten, alles. Alles, was ich auch einkaufen würde im Laden. Naja, nicht was letztendlich, was der Laden anbietet. Ne? Alles, was der Laden anbietet, landet irgendwann vielleicht auch mal auf dem Müll, weil es abgelaufen ist. Ja. Und die Sachen sind alle nur gut. Die sind nur zu bequem. Die müssen das wieder am Anlieferer zurückschicken. Dann machen die aber nicht. Reinschmeißen in den Mülltonne ist einfacher. Mhm. Und dann beschweren sie sich, wenn man da dran geht, aber da geht man nichts drum. Bist du denn schon mal erwischt worden? Ja, klar, einmal von einem... Der hat dann gesagt, Tafel, ich soll nach der Tafel gehen, sonst werde ich krank. Augenblick mal, Tafel ist eine gewisse Uhrzeit, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ne? Und? Aber der hat das nur so... Krank geworden bin ich noch nie. Ja, aber der hat dich nicht angezeigt oder irgendwas gemacht. Nein, kann er ja auch gar nicht. Der kann mich höchstens vom Grundstück verweisen... Weil das Grundstück ist fremd. Ja, genau. Aber das in der Mülltonne, das haben die ja schon abgelegt. Das wollen die ja nicht mehr. Ja. Kann man denn sagen, ich meine, du bist ja jetzt erfahren, bei welchem Supermarkt man die tollsten Sachen bekommt aus der Mülltonne? Das ist verschieden. Mhm. Durch ganz Wuppertal immer. Ey, da ist ein Netto. Ja, aber... Meine Frau ist schlimmer wie ich schon mal. Ja, ich war schon schlimm. Ja. Die hat gesagt, ich bin von Montag bis Freitag gegangen, nachts um 12, ne? Ja. Bleib doch mal zu Hause und jetzt reißt sie nur durch ganz Wuppertal, an dem Tag, an dem. Was? Du hast gerade gesagt, einige Sachen kauft ihr aber auch noch. Was kauft ihr? Manchmal hast du so einen Engpass, ne? Mhm. Dann musst du auch mal was kaufen. Weil zum Beispiel Trinken ist nicht immer drin, manchmal. Ach, ich hab mal ein Paket Apfelsaft. Ein Sixpack hier, Apfelsaft und so. Aber ist ganz selten drin, da muss man selber bezahlen. Und Tabak ist auch nicht drin und Katzenfutter auch nicht. Aber so die anderen Sachen, die denken kannst, wie im Laden. Kann ich mir gut vorstellen. Kann man alle kriegen. Michael, warum machst du das? Erstmal macht das Spaß. So. Mhm. Das macht Spaß. Ja, das ist wie, du denkst, das kann nicht wahr sein. Mhm. Ich sag zu meiner Frau, du bist bekloppt. Was bringst du? Ich finde das schön, ne? So ist das nicht, aber du musst ja erstmal klarkommen. Du wärst im Schlaraffenland, hör mal. Ja. Ja. Aber was ist noch, ist der Hintergrund auch, dass ihr wenig Geld habt und euch nicht so viel... Ja, das auch. Also wir sind immer mit dem Geld ausgekommen, die ersten 10 Tage, da war die Kohle weg. Mhm. So. Jetzt haben wir 100 Euro übrig. Einen ganzen Monat. Wie viele Jahre macht ihr das schon? 3 Jahre. Ach so. Ich habe 2 Jahre gemacht, meine Frau 1 Jahr. Ja. Seitdem wir die Rollbraten gefunden hat, dann ist die ganz nervös und... Die ist ganz... Ja, aber da ist nervös. Die ist ganz jack, so die ist ganz jack auf Rollbraten. Ja, Michael, also das soll dann auch so weitergehen, ne? Gehe ich mal von aus, wenn du gute Erfahrungen gemacht hast. Das kommt auf meine Frau an, die muss das nicht machen. Ja. Die kann das machen, aber die ist so heiß da drauf. Weil die Rollbraten haben will, insofern... Nee, nicht Rollbraten, auch die anderen Sachen, ja, die da drin sind. Ich verstehe schon. Gut, Michael, dann danke ich dir und schönen Gruß an deine Frau und auf dass ihr nicht krank werdet und dass das irgendwie Nein, auch nicht... Nie. Ja. Im Gegenteil. Ja. Und dass das auch gesetzlich alles sauber ist, dass du da nicht Ärger bekommst. Das wünsche ich dir. Ah. Immer, noch mal ganz kurz. Ich habe extra einen Receiver aufgebaut wegen dir. So. Wegen meiner Frau, die soll nicht so lang gucken, sonst wird die depressiv. Die hat so eine Krankheit. Aha. Wenn die dann so spät auf ist wegen dir, die Schafe auf dich gucken. Nicht jetzt auf dich persönlich, sondern dass die dich sieht und hört. Ne? Ja. Und damit die schlafen geht, habe ich extra einen Receiver vom Multimedia aufgebaut. Na, das ist ja ein Ding. Dann sage ich jetzt mal auf den Receiver schönen Gruß an deine Frau und alles Gute. Ja, danke. Und Autogramm. Michael. Autogramm. Gut, dann leg du auf. Das habe ich letztes Mal vergessen. Ich war so nervös. So, dann legst du nochmal jetzt auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ja, okay. Michael, mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Ja, ciao. Schade, dass du aufhörst. Jo, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Hier ist Christian. Christian ist 21. Guten Morgen, Christian. Hallo Domian. Christian, schön, dass du da bist. Zum Thema Lebensmittel. Ja. Was hast du uns zu erzählen? Ich habe eine ganz kranke Geschichte. Ich hatte damals eine Ex-Freundin, also jetzige Ex-Freundin, damals meine Freundin. Man hat ihr nicht angemerkt. Sie war ganz normal, Durchschnittsfrau, hübsch, ein Kind, saubere Wohnung, alles tipptopp. Mhm. Naja, wir haben uns dann näher kennengelernt, dann wurden wir auch intim und ab da ging's los. Ich habe dann eine Woche versucht, sie beim Sex zum Orgasmus zu bringen. Sie wurde dann aber, kam nicht zum Orgasmus. Ja. Und ich hatte schon an meiner Männlichkeit gezweifelt und bis sie mir eines Tages gestand, dass sie dann auf Lebensmittel stand. Ach, Gott. Oder auf verschiedene Lebensmittel. Mhm, mh. Und wie war deine erste Reaktion? Geschockt. Geschockt, sowas ist nicht Weil so sowas deine kann Welt. Ich, sowas kannte ich nicht, sowas ist nicht meine Welt. Ich bin da völlig unerfahren gewesen und alles und... Naja. Hat sie denn gesagt, auf welche Art von Lebensmitteln sie steht? Naja, ganz speziell hat sie es nicht gesagt, aber je verrückter, desto geiler wurde sie. Mhm. Gut, aber sie muss ja irgendwas gesagt haben, um irgendwas dann noch auszuprobieren. Wie ging's weiter? Erzähl mal. Ja, also es ging dann weiter, dass sie mal so eine mittelgroße Zucchini brachte, die dann als Dildo verwendet wurde. Mhm. Das war dann ein Sexspiel, ein Lebensmittel-Sexspielzeug. Genau. Ja. Und einen Tag später wurden es Kiwis, die hatte da eine ganz eigene Technik, wie sie die zu Liebeskugeln, kann man sagen, umfunktioniert hat. Wurden die Kiwis vorher geschält? Nein. Nein, das mit, ist ja das Kranke. Mit diesem rauen Pelzing, mit der pelzigen Schale. Genau. Das war für sie ganz... Ganz geil war das irgendwie. Ich kann es nicht verstehen, bis heute nicht. Das heißt, du musstest, wir müssen jetzt offen drüber sprechen, du musstest ihr diese pelzigen Kiwis einführen. Ja. Aha. Und die erste, die wurde mit einem Kondom bestückt, damit es nicht ganz so, also das Kondom wurde dann auch mit Kleidmittel, damit die anderen auch besser reinflutschen. Okay. Die hatte da eine ganz eigene Technik. Aber dann kann sie ja nicht scharf sein auf die pelzige Schale, wenn das Kondom drum ist. Die anderen zwei, die dann noch mit eingeführt wurden, die waren ja dann ohne. Ach so, es wurden 3 eingeführt. Ja. Du lieber. Die hatte da eine ganz eigene Technik mit einer Schnur, wie sie die zusammengebunden hat. Das ist ja abgefahren. Ja. Also eine Kiwi mit Kondom und 2 ohne. Ja, die erste mit Kondom und Kleidmittel und die anderen beiden ohne. Das hast du gemacht? Ja. Ja. Und dann? Worauf sie auch noch stande, waren Tomaten und Mayonnaise, Fleischsalat, alles, womit man sie einreiben konnte. Wie? Du hast die beim Sex mit Fleischsalat eingerieben? Ja, es klingt krank, aber naja. Wo man hast versucht halt alles, um sie glücklich zu machen. Wohin hast du den Fleischsalat auf gerieben? Auf den Bauch, auf die Brüste. Und was geschah dann, nachdem du den Fleischsalat eingerieben hast auf ihr? Naja, sie hat immer mal einen Finger genommen und hat das halt gegessen, nebenbei. Und du musstest das nicht abschlecken? Nein, glücklicherweise nicht. Aber das war doch eine Riesensauerei im Bett, wenn die da mit Fleischsalat eingeschmiert war. Die Bettwäsche war ja aus Latex. Das war ja dieses komische Etwas-Stoff da hier. Verstehe. Sie hatte da einen extra Bettlaken dafür. So, das klingt ja nun alles ziemlich bizarr. Ja. Du warst mit eingewoben dann in diese Sexualität. Wie war das denn für dich, während du das alles so gemacht hast? Naja, wie soll man dir das jetzt erklären? Ich hab's mitgemacht, weil wenn man so denkt, ja, die Frau, das könnte die Frau des Lebens sein, macht man es erstmal mit. Bis zu einem gewissen Punkt, wo es dann extrem wurde, wo ich gesagt habe, nein, ab hier ist Schluss. Wo war denn der Punkt, wo es Schluss war? Als sie den einen Tag mit einer Banane ankam und ich das über mich ergehen lassen sollte. Ach, dann wollte sie das bei dir? Ja. Und da hast du keinen Bock drauf? Nein, ich habe gesagt, hier, ab hier geht's zu weit. Mein Hintern ist eine Einbahnstraße, hier ist vorbei. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat mich erstmal verbittert angeguckt, war etwas sauer. Als ich dann meine Sachen gepackt hatte, hat sie auch immer gesagt, ja, und alles hast du mitgemacht und es war doch so schön und klar. Und ich kann es verstehen, für sie war es vielleicht schön, aber wenn sie dann mit sowas kommt, also da besonders, man konnte ja auch nicht mit ihr reden. Also wenn ich gesagt hätte, hier und ein, ich möchte das nicht, dann hätte sie mich wahrscheinlich früher oder später Wie lange hast du das denn mitgemacht? Also es ging insgesamt 3 Wochen, die Beziehung. Wir hatten eine Woche die Geschichte mit den Lebensmitteln, wo sie halt darauf stande und dann den einen Tag, wo sie ankam, hier mit jetzt musst du es mal über dich ergehen lassen, ab da war Schluss. Da hast du gesagt, jetzt reicht's mir, ich gehe. Ja. Und das hat sie dann auch so hingenommen? Naja, wie gesagt, sie war sauer, sie hat mir immer wieder Vorwürfe gemacht und es war doch so schön, aber für mich, nein, hatte das keine Zukunft. Und da war für dich wirklich klar, mit so einer Sexualität, das schließt eine Liebesbeziehung aus. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich super mit ihrem Sohn verstanden, ganz lieber. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben uns super verstanden, aber das ging eindeutig zu weit. Nochmal eine Frage zu dem Fleischsalat. Da komme ich nicht so recht drüber hinweg. Wenn du sie mit Fleischsalat eingerieben hast, hat sie das rollig gemacht? Wie bitte? Das hat sie geil gemacht, wenn du sie mit... Ja. Ja, so. Kam es denn danach dann auch noch zum normalen Sex? Das fand nebenbei statt. Ich sollte sie ja während des Sex mit dem Fleischsalat einreiben. Ach so. Aber dann warst du ja auch beschmutzt mit der Mayonnaise und dem ganzen Kram. Ja. Das heißt zum hinterher... Zum Glück nicht allzu sehr. Bitte? Zum Glück nicht allzu sehr. Ja. Ja, Christian, da hast du eine heftige Erfahrung gemacht. Ja, also nie und wieder. Ich werde es nie wieder machen. Und du wirst also du wirst es nie vergessen in deinem Leben, wenn du Fleischsalat mit heißen Würstchen isst, wirst du immer an diese Frau denken. Ich esse schon gar keinen Fleischsalat mehr. Ich mach gar keine Mayonnaise auf die Pommes. Ich bin zu manchen Lebensmitteln komplett abgehärtet. Ich wundere mich, Stichwort heiße Würstchen oder Würstchen, dass sie die Würstchen nicht auch noch irgendwie mit eingebaut hat. Das wäre richtig hart gewesen. Das wäre gekommen, wenn ihr noch ein paar Wochen zusammengeblieben wärt. Ja, also es wurde ja immer kranker. Mann, der erste Tag eine Zucchini, dann plötzlich Kiwis, wo ich wirklich gesagt habe, oh mein Gott. Also, du bist stinknormal und hast keinen Bock auf Lebensmittel. Lebensmittel sind zum Essen da und nicht für Sex, sagst du. Genau. So. Christian, danke, dass du angerufen hast. Alles Gute. Ja, Domian, könnte ich vielleicht noch zwei Autogramme haben? Eins für mich und eins für einen Freund. Ja, dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Gut, super, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Morgen ist keine Sendung, da ist Feiertag in Nordrhein-Westfalen und Freitag ist natürlich Sendung, in der Nacht von Freitag auf Samstag, und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was da alles passieren wird. Wir haben das ja schon gestern und vorgestern hier angedeutet. Die Sendung in der Nacht von Freitag auf Samstag wird eine ganz ungewöhnliche Sendung werden. Endlich ist es soweit. Jürgen Domian trifft Jan Böhmermann in einer Show voller Überraschungen. Feiern Sie mit uns 20 Jahre Domian. In der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr. Live im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Und es werden ganz verschiedene Dinge hier passieren, von denen ich nichts weiß. Man hat mir mein kleines Studio hier schon ein bisschen hergerichtet. Hier sieht es, das könnt ihr jetzt nicht sehen im Fernsehen, hier sieht es nicht so aus, wie es sonst aussieht. Alles, es ist so wie vor Heiligabend. Es passiert da was und hier was und hier ist irgendwas versteckt hinterm Vorhang. Und ich weiß nur, Jan Böhmermann kommt. Und in der Tat ist das unsere Jubiläumssendung. Ein bisschen verspätet, ein paar Wochen verspätet. Ich glaube, unsere erste Sendung war am 1. oder 2. April 1995. Und ja, schwuppdiwupp sind 20 Jahre vergangen. Und wir sind immer noch hier. Das freut mich sehr. Wir sind immer noch hier dank euch. Weil ihr seid das Publikum. Und wenn ihr diese Sendung nicht haben würdet wollen, gäbe es uns lange nicht mehr. Das merken wir an den Resonanzen, an der Resonanz. Das kriegen wir mit durch die Einschaltquoten im Fernsehen und überhaupt dadurch, dass ihr hier bei der Stange seid. Das finde ich sehr toll. Und da bedanke ich mich jetzt auch schon mal sehr herzlich bei euch. So, wir machen weiter mit unserem Thema Lebensmittel. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch so alles hören werden. Hier ist als Nächste die Svenja. Die Svenja ist 27. Guten Morgen, Svenja. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hi. Svenja. Lebensmittel. Hi. Ja. Und zwar will ich mit dir darüber sprechen, wie es ist, Essstörung zu haben. Ah, das gehört natürlich auch zum Thema Lebensmittel. Ja. Dann, wenn man essgestört ist, sind Lebensmittel ein Riesenthema. Um nicht zu sagen, das Hauptthema im Leben. Leider ja. Ja. Was für eine Essstörung hast du denn? Ja, also ich bin magersüchtig und habe beziehungsweise leider auch unter Bulimie. Ja. Also eine Kombination. Ja. Du erbrichst und es gibt Phasen, wo du ganz wenig isst. Ja, beziehungsweise bei mir ist es mittlerweile so, dass ich halt gar nichts esse. Und wann? Es sei denn, es kommt dieser Bulimiedruck durch. Ne? Wie oft kommt der Bulimiedruck durch? Also, weil ich sonst halt nur hungern würde, es hört sich halt total bescheuert an und crazy, ist es bei mir mittlerweile antrainiert, dass es halt mindestens einmal am Tag vorkommen muss. Ach so. Weil ich halt so einen allgemeinen reduzierten Körperzustand habe, also das heißt, Allgemeinzustand habe. Einmal am Tag erbrichst du. Oder wie? Ja. Ja. Mindestens. Okay, dann würde ich dich jetzt eher als Bulimikerin bezeichnen, als denn als Jein, weil ich halt halt auch so untergewichtig bin. Mhm. Wie viel wiegst du denn? Ich wiege momentan 39,5 Kilo. 39,5 Kilo bei einer Körpergröße von? 1,68. Das ist schon ziemlich krass. Wie lange bist du schon erkrankt? Also es hat angefangen so extrem mit dem Symptom Magersucht mit 15. Mit 15. Mhm. Wenn du deine Fressattacken hast am Tag, wie viel jeweils nimmst du dann zu dir? Jetzt an der Menge oder an den Kalorien? An der Menge. Die Kalorien kannst du auch sagen. Also ich... Oder sag mal vielleicht... Also es ist viel. Es ist unvorstellbar viel. Weißt du denn grob, du kannst es ja nur schätzen, wie viel Kalorien du da in dich hinein... Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, zwischen 3.000 und 5.000. Mhm. Das wundert mich, dass du dann so dünn bist, dass du wirklich alles erbrechen kannst. Ja, das ist dann, wie gesagt, dann schon, man muss auch leider halt dabei verstehen, dass es halt eine Krankheit ist. Man ist halt leider süchtig danach. Mein Hintergrund ist, dass bei vielen Bulimikern immer so ein Rest dann doch noch im Magen bleibt und die dann nicht so ganz abgemagert sind. Richtig, und das ist halt auch das, warum ich halt überhaupt dieses Gewicht halten kann. Das, was du gerade benannt hast, also mit dem Rest im Magen, halt dann wirklich doch dann durchrutscht. Sonst wärst du noch dünner. In Anführungsstrichen, davon lebe ich. Ja, sonst wärst du noch schmaler. Natürlich. Mhm. Ja. Du bist 27 Jahre alt. Was machst du so in deinem Alltag? Also ich würde es jetzt sagen, für eine junge Frau von 27 Jahren ist das zu vergleichen, glaube ich, wie so eine 70-Jährige oder so. Also extrem viel alleine. Das heißt, du gehst keinem Beruf nach? Ich hab was gelernt, auch erfolgreich, aber ich bin halt in meiner Ausbildung schon sehr krank gewesen, habe das dann nur noch durchgezogen und habe leider bis heute nicht einen Tag in meinem Job arbeiten können. Du bist im Prinzip den ganzen Tag mit deiner Krankheit beschäftigt. Ja. Es dreht sich alles um die Krankheit. Ja. Es dreht sich alles darum zu überlegen, wann mache ich es jetzt wieder, wie lange halte ich es aus, wann kaufe ich ein? Beziehungsweise eigentlich mittlerweile, weil ich ja auch mittlerweile bin ich 2 Jahre nicht im Krankenhaus gewesen, aber vorher gab es halt viele Intensivstationenaufenthalte, sehr, sehr viele. Intensivstationenaufenthalte? Ja. Weil? Ja, weil vor allen Dingen nicht unbedingt, weil ich jetzt so krass extrem wenig wiege, sondern weil halt einfach meine Blutwerte extrem lebensbedrohlich schlecht waren. Ne? Da gibt es sehr viele Mineralstoffe, hauptsächlich natürlich das Kalium zum Beispiel, für den Herzschlag auch wichtig ist. Ja, das hat halt extrem lebensbedrohliche Werte gehabt. Also das heißt, einmal habe ich richtig Glück gehabt, ja. Ja, das heißt, du dir ist durchaus bewusst, dass du in einer Todeszone dich aufhältst. Schon lange, ja. Ja, das weiß ich. Und deswegen rufe ich halt einfach auch an, weil keiner weiß, dass das halt einfach eine hohe Mortalitätsrate hat und dass jeder, der ein auffälliges Kind hat, da auf jeden Fall früh handeln sollte. Und meinst du, bei dir hat man nicht früh genug gehandelt? Ich sag mal so, fängt ja an, so wie so ein Agent, sich wirklich zu verstecken und das zu verheimlichen, weil sich keiner Sorgen machen soll. Das heißt, deine Eltern haben das gar nicht mitbekommen? Anfangs gar nicht, aber dann fängt es natürlich an aufzufallen, wenn das Kind krass dünn wird. Und dann habe ich halt immer gesagt, ich habe ihr geschworen, hoch und heilig im Endeffekt, dass alles okay ist. Mhm. Ja. Lebst du alleine im Moment? Ja. Ja. Hast du einen Freund? Nein. Hast du Freunde, Freundinnen? Ich sag mal so, ich kann super gut kommunizieren und rede mit super vielen Leuten und kenne auch viele Leute, aber Freunde habe ich nicht, nein. Fühlst du dich einsam? Ja. Mhm. Ja. Von was lebst du? Da ich was gelernt habe, bin ich leider. Also irgendwie ist das natürlich auch gut, aber leider bin ich halt Frührentnerin. Du bist Frührentnerin schon? Ja. Wie oft oder hast du dich überhaupt schon einmal klinisch behandeln lassen? Wegen ja, also ich war schon dreimal, also in so einer richtigen Reha-Maßnahme, ne? Mhm. Einmal war es, also das erste Mal war richtig schlimm, weil das war auch nicht das richtige Krankenhaus oder Klinik, sage ich jetzt mal, nicht professionell genug. Mhm. Ja, und dann habe ich halt mich natürlich auch informiert und dann gibt es ja auch von der Krankenkasse halt ein Intervall, was man halt einhalten muss, trotz dass man halt auch Not hat, mhm. leider. Also jemand, der das wirklich will, kann da schon mal echt lange warten, leider. Und aber Svenja, ich denke gerade, um Frührentner zu werden, muss man ja eine ganze Tortur von Behandlungen und Klinikaufenthalten und Begutachtungen und alles ja. wirklich hinter sich haben. Ja, ja. Ich, man sagt auch, oder was heißt man sagt, es ist halt so, dass ich halt für die normale Verhaltenstherapie und für die Tiefenpsychologie austherapiert bin, in Anführungsstrichen. Also meine Mutter weint halt immer nur und fragt sich, was heißt das? Dass man dir nicht mehr helfen kann. Und, ja. Was denkst du denn jetzt selbst über dich und dein Leben und deine Zukunft? Also das Einzige, was mir hilft, ist halt versuchen, irgendwie positiv zu denken und halt jeden Tag wieder von neu aufzustehen und immer wieder versuchen, aber das, ja, irgendwie sein Level zu steigern. Was heißt das? Ja, dass ich halt irgendwie wieder das schaffe wie ein, sag ich mal, wie du und wie jeder normale Mensch, ja, etwas zu essen. Aber was machst du dafür, dass du davon wegkommst? Ja, ich gehe halt, also wirklich seit fast von Anfang an in Therapie, also auch regelmäßige Gespräche. Du bist immer noch in der Therapie? Ja. Obwohl du austherapiert bist? Ja, das ist halt Gesprächstherapie, ne? Ganz normale, sag ich jetzt mal. Mhm. Wie, weiß ich nicht. Wie finanzierst du denn, das kostet ja sehr viel Geld, man muss diese Lebensmittel ja kaufen. Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, mit 27 Frührentner, da ist nur wirklich nicht viel Kohle. Also, wie finanzierst du das? Ja, das ist ja furchtbar. Ne? Also zum Beispiel anhand aufgehen oder sich schöne Sachen kaufen oder so, das ist halt aufgrund, dass ich weiß, dass es auch wichtig ist, einkaufen zu gehen, ne? Damit ich auch hier was zu Hause habe. Ne? Mhm. Das nicht nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn. Das ist schon immer sehr, sehr, sehr, sehr knapp. Und deswegen ist da auch nicht so schön der Speiseplan, ne? Wenn da was reingeht. Mhm. Also du pappst alles Mögliche in dich rein, Hauptsache du bist gesättigt oder übersättigt. Ja, irgendwie, dass da halt irgendwas ankommt, ne? Svenja, ich finde, dass das nicht so weitergehen kann. Ja, das stimmt allerdings. Das finde ich schon. Ich meine, du hast ja jetzt schon mehrere Schüsse vor dem Bug bekommen, wenn du auf der Intensivstation gelegen hast. Oh ja. Irgendwann musst du dir die wirklich die grundsätzliche Frage stellen, will ich sterben? Nehme ich es in Kauf, dass ich sterbe? Die habe ich mir schon gestellt und das will ich auf jeden Fall nicht in Kauf nehmen. Ja, dann musst du nochmal einen neuen Anfang in einer Klinik machen. Ich glaube, bei dir ist das so dramatisch, dass du in eine Klinik musst. Ja. Und das geht nur mit sehr, sehr, sehr viel Eigeninitiative, mit sehr viel Wille. Das Schwierige ist daran, innerhalb der Kliniken wird je nach Behandlungskonzept ist das halt mit den Mitpatienten schwierig. Mhm. Ne? Also das ist halt wirklich super gruselig. Was ist das? Das will keiner sehen. Ja, ja. Und das macht halt extrem Angst und da hat man Dennoch. Ja. Es ist schwierig, ist mir klar. Es gibt Hürden und es gibt Unannehmlichkeiten. Die Alternative ist, du gehst vor die Hunde. So, das stimmt. Das heißt, da muss man alles machen, was nur irgendwie möglich ist. Und ich rate dir dringend, du hast eine Therapeutin, das mit der nochmal zu beraten, wo sie dich vielleicht hinleitet. Und mein Psychologe wird dich jetzt auch nochmal anrufen, der Henning, und wird dir auch nochmal ein paar Tipps wir wollen dich nicht belästigen, aber wir wollen dir einfach nur ein paar Tipps an die Hand geben. Ja. Ich weiß, man fühlt sich ja leichter. Nein, ich freue mich darüber, wirklich, ja. Weil da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und jemand, der da wirklich auch Infos sucht, auch in der Stadt, wo man wohnt, ja, findet man kaum, fast okay, bis gar nichts. Deswegen rufen wir dich jetzt nochmal an, Sven, ja? Dankeschön. Und der Henning ruft dich an, das ist mein Psychologe heute Nacht, der kann dir ein Paket Infos mal in die Hand geben, aber du musst dann agieren, du musst es tun. Also, ich tue es für mein Leben. Du tust es für dein Leben, ja. Ja. Nur für deine Zukunft, das sehe ich genauso. Ja. Ich wünsche dir von Herzen viel Glück und alles Gute, Sven, ja. Dankeschön und Dankeschön, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch ein paar schöne Sendungen und schade, dass du aufhörst. Dankeschön, alles Gute. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, auflegen, tschüss. Ja? Ja, auflegen, genau. Okay, danke. Tschüss, ciao. 41 haben wir. Und das Thema heißt Lebensmittel. Und ich bin gespannt auf Dorit. Dorit ist 49. Guten Morgen, Dorit. Hallo, Domian. Hallo, Dorit. Ja. Warum hast du zum Thema Lebensmittel angerufen? Ja, ich habe ja deine Sendung schon... Ja, ich gucke die jetzt nicht regelmäßig, weil der Mensch ist werktätig. Ja. Und ich arbeite im Zweischichtsystem, also ich kann nicht immer gucken. Verstehe. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, gucke ich das ganz gerne. Und Lebensmittel hat mich insofern angesprochen, weil mein Freund damals, also vor 2010, leider an einem Lebensmittel verstorben ist. An einem kontaminierten, sagen wir mal. Ach, was für ein Lebensmittel war das? Das muss wohl ein Käse gewesen sein. Wie, und daran ist er verstorben? Ja, also es gab Anfang 2010 mal eine Rückrufaktion von Lidl. Ja. Ging auch durch die Presse, man sollte halt diesen Käse, es gibt ja manchmal so Marktlöschen und wegschmeißen und zurückbringen und Geld zurück. Mhm. Ja, wie gesagt, er war mein Freund, aber er war auch mein Verhältnis. Also wir haben nicht in einem Haushalt gelebt. Ja, aber dein Partner sozusagen. Ja, genau. Dein Geliebter. Wir waren 8 Jahre zusammen und wir haben uns auch sehr oft gesehen, weil es halt so war, aber wir haben halt nicht zusammen gelebt. So, jetzt hat er sich diesen Käse gekauft. Ja. Und hat diesen Käse gegessen. Ja, genau. Und hat von der Warnung nichts mitbekommen. Ich weiß es nicht genau. Also wenn man Verhältnis ist und sich zwar schon regelmäßig sieht, hat man natürlich andere Gesprächsthemen als Käse, ne? Das stimmt schon, ja. Es sei denn, man hat im Radio oder im Fernsehen diese Warnung mitbekommen, die Rückrufaktion oder was da das immer. Das hat sich erst im Nachhinein herausgestellt. So, jetzt berichte mal, wie es ihm dann ergangen ist. Also wir haben uns eigentlich wirklich regelmäßig gesehen, 2, 3, 4 Mal die Woche. Mhm. Und wir waren dienstags noch ganz normal zusammen essen und wollten freitags in die Sauna gehen. Und Donnerstagabend rief er mich an und sagt, mir geht's hundeelend. Mhm. Ich übergebe mich schon den ganzen Tag, ich habe über 40 Fieber, ich habe wahnsinnig rasende Kopfschmerzen und ich wollte nur sagen, das klappt morgen nicht. Aber ich kann jetzt nicht weiterreden, weil meine Frau ist gerade im Keller. Wie gesagt, so, ne? Wie das so ist. Ach so, er war verheiratet? Na klar. Ach so, das habe ich gar nicht kapiert. Na. Ja, das ja, war mir nicht klar. Ah, okay. Ja, und dann habe ich gesagt, ich interessiere mich so ein bisschen nebenbei so ein bisschen für Medizin und bin da immer ganz aufgeschlossen und da habe ich so gesagt, wahnsinnige Kopfschmerzen, hohes Fieber, Erbrechen. Da habe ich gesagt, leg mal dein Kinn auf, der lag ja schon im Bett, der war ja schon krank. Mhm. Ich sage, mach mal dein Kinn auf die Brust, das kann ich nicht, mein Nacken ist steif. Mhm. Da habe ich gesagt, du hast eine Meningitis. Mhm. Du musst augenblicklich Notarzt rufen, du gehst vor die Hunde, du stirbst. Mhm. Aber wie die Männer so sind, ne? Mhm. Bloß kein Arzt. Wird schon, passt schon. Mhm. Ich schlafe mich aus und das geht. Ja, genau. Und dann habe ich natürlich, ich kann ja dort nicht anrufen. Der war ja verheiratet. Mhm. Und es gab schon mal so Zeiten, wo man sich mal 3, 4, 5 Tage nicht gehört oder gesehen hat. Mhm. Und ich habe aber so ein Bauchgefühl gehabt. Okay, ihr habt das Gespräch dann beendet? Ja, ich habe gesagt, du in großer Sorge wahrscheinlich? Total. Ja. Und, Bauchgefühl, da geht was wirklich schief. Und dann war Funkstille. Ja, und dann habe ich so, das war Donnerstag zu Freitag und ein paar Tage später habe ich dann eine Freundin angerufen, weil ich die Tageszeitung nicht habe, und habe gesagt, geh mal in die Todesannoncen. Bist du bescheuert? Wieso denn? Aber er ist in der Nacht noch verstorben. Ja, aber so schnell ist er doch nicht in der Todesannonce. Ich wusste es ja nicht. Du, als Geliebte greifst du ja nach jedem Strohhalm. Ja, aber... Wann war denn die Todesannonce? Also Donnerstag habt ihr miteinander telefoniert, hast du gesagt. Ja, und genau in der Nacht ist er noch verstorben. Und wann hast du das dann in der Zeitung gelesen? Ich habe es gar nicht gelesen, ich habe es über eine Freundin erfahren. Okay, wann hat die das in der Zeitung gelesen? Die hat es durch die, wir sind regelmäßig in dieselbe Sauna gegangen, es hat sich in der Sauna rumgesprochen. Ach so, also nicht über die Todesanzeigen. Nee, ich habe dann irgendwann gemerkt, der meldet sich tagelang nicht und bin dann um das Haus von ihm rumgefahren und habe seine Frau in Schwarz, die haben keine Gardinen gesehen. Und habe eine Freundin angerufen, habe gesagt, ich mache mir so Sorgen. Und dann hat die gesagt, weißt du das nicht, der ist tot. Wie hast du denn dann herausbekommen, dass es an diesem Käse lag? Also ich wohne in einer Kleinstadt und jeder kennt jeden. Verstehe, da spricht sich das rum. Und das hat sich rumgesprochen. Ich habe mich natürlich dann ganz blöd an irgendwelche Nachbarn herangemacht, sage ich jetzt mal, und habe da mich dumm gestellt und gesagt, was, euer Nachbar ist gestorben? Ja, ja, und bla bla blub. Und dann kam das wohl raus, dass es dieser Lidl-Käse war. Weißt du denn was über die näheren Umstände, wie es dann in den letzten Stunden oder Tagen mit ihm ging? Ich weiß nur, dass also in derselben Nacht, es war im Februar, es war hundekalt, es lag Schnee, dass er in seinem Fieberdelirium, was sich über die Nacht noch mehr verstärkt haben muss, barfuß im Nachthemd auf die Straße gelaufen ist, im Schnee. Weil er wahrscheinlich schon so weggetreten war. Jetzt haben wir wieder so einen Fall wie mit McDonald's vorhin. Es ist wahrscheinlich nicht nachgewiesen, dass das die Todesursache der Lidl-Käse ist. Oder weißt du das genau? Ich weiß, dass das damals ans Max-Planck-Institut gemeldet wurde. Stand das so in der Presse auch? Und das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß, dass es zwei Todesopfer gab und dass er einer davon war. Okay. Dann lassen wir es mal so. Und dass der Hausarzt, der ihn damals behandelt hat, auch gesagt hat zu der Ehefrau, wir verfolgen das, das geht weiter. Also das ist. Ja, ist das ja für dich, du hast ja so eine lange Beziehung zu diesem Mann gehabt und dann verschwindet er einfach so aus deinem Leben. Ich war noch nicht mal bei der Beerdigung. Ja, wie hast du das denn dann verkraftet und empfunden alles? Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, ich leide da heute noch drunter. Du hast nie mit der Frau mal gesprochen? Nein. Ahnte die Frau, dass es dich gibt? Ja. Er war jetzt wirklich ein Nebenmann. Die Frau hat wohl vorhergehend in der Beziehung schon einiges weggesteckt. War halt auch viel Geld im Spiel. Und ich glaube schon, dass sie es geahnt hat. Aber das ist ja immer so eine Sache, Mund halten und durch, ne? Und ich kann nur eins sagen, ich bin eigentlich im Nachhinein sehr froh, obwohl das ein Riesenschock war, dass ich es erst einen Tag nach seiner Beerdigung erfahren habe. Da war ich nicht in diese Lage gekommen, zu dieser Beerdigung gehen zu müssen, was mir natürlich ein Bedürfnis gewesen wäre. Ich höre übrigens gerade aus meiner Regie, dass es in der Tat nachgewiesen ist, dass der Todesfall zurückzuführen ist auf diesen verdorbenen Käse. Also du hast recht. Ja. Warst du denn, Dorit, du warst sicherlich dann an seinem Grab? Im Nachhinein, ja. Ja. Gehst du da öfter hin? Das ist ganz verrückt. Ich bin die ersten Tage, nachdem das passiert ist, ganz oft da gewesen. Weil ich hatte ja auch noch so einen Redebedarf. Ich weiß auch nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich habe natürlich auch geschimpft an dem Grab. Ja, klar. Ich hab gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Aber, und irgendwie, nach ein paar Monaten ging das überhaupt nicht mehr. Ich war jetzt schon 4,5 Jahre da nicht mehr. Was war eigentlich dein Gefühl zu diesem Mann? War es ein rein sexuelles Verhältnis oder durchaus auch ein Liebesverhältnis? Es war die große Liebe. Es war die große Liebe sogar? Es war die große Liebe, ja. Ja, das ist ja hochdramatisch alles. Ja. Das ist wirklich erschreckend, dass man sich eine derartige Vergiftung von einem Lebensmittel holen kann, das in einem ordentlichen Supermarkt verkauft wird. Das nennt sich wohl Listerien. Und man hat ihn dann ja, nachts ist das ja passiert. Und ich weiß auch nicht, wieso die Frau nicht gemerkt hat, dass er aus der Wohnung gelaufen ist. Keine Ahnung. Dass eben die Nachbarn ihn gefunden haben mit verzerrtem Gesicht im Delirium, im Fieberwahn. Und der Rettungswagen ist wohl geholt worden und man hat getippt, er hätte einen Schlaganfall. Ach so, dann ist er noch falsch behandelt worden zunächst. Genau. Und man wollte ihn also das war ein ganz lebenslustiger, taffer Typ. Wenn er sofort in die Klinik gegangen wäre, hätte man ihn vielleicht retten können. Natürlich. Ja. Das war, mit dem Breitbandantibiotikum hätte man denn 5 Stunden vorneweg retten können. Aber er war halt auch ein Sturkopf und hat gesagt, nö, das wird schon wieder. Mhm. Liebe Dorit, das tut mir sehr leid, was da in deinem Leben passiert ist. Das tut mir leid für dich und natürlich tut es mir auch für den Menschen leid. Das ist ja alles sehr dramatisch. Ich danke dir, dass du uns das erzählt hast und ich kann dir gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, wenn du das möchtest. Ja. Gut, dann kann ich jetzt einfach nur so bejahen. Ja, dann legst du bitte auf und der Henning ruft dich gleich zurück. Das ist sehr nett und schade, dass du aufhörst, Domian. Ich bin ja noch eine ganze Weile hier. Ja, aber trotzdem. Auch wenn ich dich nicht regelmäßig gucke, immer wenn ich die Möglichkeit habe, dann schalte ich rum und dann freue ich mich. Ich freue mich, dass du dich freust. Ja. Liebe Dorit, alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich. Dir auch. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht Lebensmittel. Und hier ist die Sibylle. Und die Sibylle ist 83. Guten Morgen, Sibylle. Sibylle, macht bitte den Ton vom Fernseher ganz leise. Ich glaube, es hat... Hallo? Hallo, hallo? Ja, hallo? Sibylle, du hörst mich. Ja. Und den Ton bitte vom Fernseher oder Radio ganz ausstellen. Ja. Lass du mal da ran den Gag hier mit dem Ton ausstellen. Moment, ich glaube, ich bin ein bisschen... Bist ein bisschen durcheinander. Ja, glaube ich schon. Mach den Fernseher ganz aus, dann können wir besser in Ruhe sprechen. Nicht, dass Sibylle jetzt aufgelegt hat. Ja, jetzt hat die arme Sibylle aufgelegt. Jetzt habe ich sie ganz durcheinander gebracht. Vielleicht kriegen wir sie nochmal. Mann, oh Mann, oh Mann, das tut mir ja leid. Ja, dann machen wir weiter mit Monika. Monika ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. So, dich höre ich ganz normal. Ja. So muss es sein. Ich bin auch fast ganz nah bei euch dran. Wohnst du in Köln? Nein, in Bottrop. Ach, ne, das ist ja aber ist ja auch nicht so weit. Nee, ist nicht so weit, stimmt. So, Du rufst zum Thema Lebensmittel an. Richtig. Und zwar habe ich 2003 in einem Imbiss gearbeitet. Mhm. Ein ganz normaler Imbiss, deutsch. Und Currywurst, Pommes, was man so normal hat, Kartoffelsalat. Genau. Und da habe ich einen Auftrag von der Chefin erhalten, dass ich die Schränke auswaschen soll. Ja. Ich habe es gemacht und habe dann ganz hinten einen Hähnchenkarton gefunden, der aber komischerweise nicht wie die anderen normal stand, sondern in einem Plastiksack drin war. Mhm. Und dann konnte man nicht sehen, war ziemlich dunkel da unten in die Ecke und da habe ich den vorgezogen und da hat sich schon alles bewegt da drin. Da zieh ich den nach vorne, den Sack, und da rufe ich die Chefin, ich sage, gucken Sie mal hier, der ganze Sack, alles voll Maden. Da sagt sie, das ist nicht schlimm, das ist nur außen am Karton, nehmen die Hähnchen raus, wasch die ab, die grillen wir heute. Nein. Ja. Oh. Ich sag, gute Frau, wenn Sie die heute auf den Grill legen, zeige ich die an. Mhm. Sehr gut. Wollen Sie hier ganz Wellheim oder Bottrop, wollen Sie die alle mit Salmonellen vergiften oder was? Der Laden lief zwar nicht gut, ich weiß nicht, ob sie irgendwas geplant hatte, weiß ich, keine Ahnung. Ja, überhaupt, weißt du überhaupt, dass die nicht im Kühlfach lagen, ist ja schon ein Skandal. Ja, das war schon der Hammer. Ja, so, und was hat die dann gesagt, als du gesagt hast, dann zeige ich sie an? Ja, mach doch, traust dich sowieso nicht. Und? Da habe ich den Sack mit den Hähnchen hinten praktisch, da ist schon so ein Ausgang, wo es dann zum Mülleimer geht, habe ich den dann da hingebracht und sie rennt mir hinterher, nimmt mir den wieder weg und tut den da wieder da unten rein und sagte dann, dann mache ich das eben selber. So, da habe ich meinen Kittel ausgezogen und habe gesagt, ich gehe nach Hause, ich bin die fristlos, ich sag, hier esse ich nicht mehr ein Krümel und Hähnchen sowieso nicht. Und dann bin ich nach Hause, habe das Ordnungsamt angerufen und die müssten dann eigentlich sofort oder einen Tag später hingefahren sein, denn nach 3 Tagen war der Laden zu. Ach, wie lange hattest du denn da gearbeitet? Ein halbes Jahr. Und da war dir vorher nichts so aufgefallen? Nee, gar nicht, weil ich habe wohl schon mal gesehen, das macht man ja als Hausfrau auch, wenn man jetzt diese eingeschweißten Grillwürstchen kauft von Aldi oder so, dass man die abwäscht vorher. Ja. Und ich vermute... Ich denke nur, wenn die so drauf war, dann muss das doch an jeder Ecke da gestunken haben und Dreck muss zu sehen gewesen sein. Ja, deswegen war ja, hat mich das gewundert, dass dieser Karton ausgerechnet in einen Beutel und der noch zugeschnürt war, drin war. Den hatte sie ein paar Tage vorher dahingestellt. Ja, und da sah mir fast so aus, als wenn die irgendwas geplant hat. Das heißt, als du gegangen bist, Hat die diese Hähnchen noch gegrillt und verkauft? Ich vermute es. Denn die wurden nicht gefunden. Es wurden wohl in einer Fritteuse Rückstände nach Bakterien entdeckt, die da nicht reingehören. Bah. Das ist ekelhaft. Ich denke das ja. Ja, ich denke das ja auch immer, wenn ich irgendwo esse. Immer. Fast immer. Ja. Auch in Restaurants. Wenn man, am sympathischsten sind die Restaurants, wo man die Küche sieht, wo die so genau, offen richtig, ist. Genau, richtig, richtig. Wo man zugucken kann. Ja. Aber wenn das so von hinten kommt, ist mir das alles immer dummios. Ja. Und denke mir, solche Sachen können da passieren. Ja, ja, ja. Bist du danach nochmal irgendwo an die Frittenbude gegangen? Um Gottes Willen, die gibt's gar nicht mehr. Nee, an irgendeine andere meine ich. Ja, aber nicht wegen Hähnchen, sondern Pommes. Ja. Habe ich mir schon mal wieder hin. Aber ich habe da sehr Abstand von genommen. Da kann man ja nicht so viel falsch machen. Wiederum, das Fett kann auch verdorben sein, ne? Ja, aber das rieche ich. Ach, das riechst du? Das rieche ich, ja. Das hier um der Ecke bei mir, da haben wir so einen Koreaner, die machen ja viel mit diesen Mienudeln, ne? Ja, genau. Ja, und der grundsätzlich, wenn der die kocht jeden Tag, die stehen hier draußen, kann ich von meinem Küchenfenster aus sehen, die stehen draußen in einem großen Sieb zum Abkühlen und da sind die Fliegen drauf, die gibt es gar nicht. Da habe ich das Ordnungsamt angerufen, wie sie mir die gesagt haben, wollen sie den jetzt anschwärzen oder was? Nein. Ehrlich. Ich sage, ich will den nicht anschwärzen. Ich sage, es geht hier um unsere Gesundheit. Allerdings, das Ordnungsamt soll froh sein, dass es aufmerksame Bürger gibt, die aufmerksam machen. Ja. Ja. Nö, da hat sich ja erstmal keiner sehen lassen. Dann habe ich nochmal angerufen. Und dann kam einer, da hatte ich allerdings eine Frau am Telefon. Da kam einer dann einer raus und die haben den ganzen Keller leergeräumt. Der hatte da so 5 Liter Einkochgläser. Die waren noch nicht mal verschlossen. Die waren nur mit so einem Bierdeckel abgedeckt. Ich weiß nicht, was das gewesen ist. Ich glaube, die konnten das auch selber nicht mehr identifizieren. Aber das wurde dann alles später von einem speziellen Auto abgeholt. Mensch. Aber der Laden ist immer noch auf. Sehr eklig alles. Aber gut, ja. Aber gut, dass du angerufen hast. Ja, ich koche am liebsten zu Hause und frisch für mich selbst und gut isst. Das ist das Beste, ja. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, und wenn die Svenja noch zuhören sollte, ich wünsche ihr viel Kraft. Das ist ja nett von dir. Dass sie das schafft. Liebe Monika, mach's gut. Sie ist noch jung. Ja, genau. Tschüss. Jo, ciao. Domian. Alles klar, hoffentlich kriegst du einen Nachfolger, ne? Ja, gucken wir mal. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Wir warten drauf. Jo, tschüss, ciao. Bis nach. Und hier ist noch, nochmal Sibylle. Sibylle 83, hallo. Ja, hallo Domian. So, jetzt haben wir uns. Ja, aber ich muss Ihnen darf ich du sagen? Ja, gerne, na klar. Ich gucke Sie seit Anno Domini, ja? Ja. Und da waren noch andere Themen da, wo Männer im Laufschuh saßen und so. Es hat sich jetzt sehr reduziert, aber ich gucke, wenn ich kann, immer noch. Das freut mich sehr. Ja. Jetzt bitte ich dich schnell zum Thema Lebensmittel zu kommen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, ich habe eine Freundin, die seit 50 Jahren nur Spaghetti isst. Seit 50 Jahren isst die nur Spaghetti? Ja. Sie ist 87 Jahre, ist bei bester Gesundheit. Wie, kein Obst, kein Gemüse? Nichts, gar nichts, gar nichts. Nimmt die Vitaminpillen ein? Nein, auch nicht. Das ist ja unglaublich. Und der geht es gut, raucht doch 8 Zigaretten am Tag. Und ich bin eine arme Socke, mir geht's schlecht. Und die ist super, wir kennen sie seit Jahren, denn mit Freunden. Und sie ernährt sich nur von Spaghetti. Die isst auch zum Frühstück Spaghetti? Nee, das so auch nicht. Das habe ich nicht gefragt. Aber Hauptspeise immer Spaghetti? Nur Spaghetti. Vielleicht trinkt sie ja morgens mal ein Glas Apfelsinensaft oder sowas. Auch nicht, nein, auch nicht. Aber die muss da irgendwie Vitamin C irgendwie... Nein, auch nicht. Es gibt so Menschen, die brauchen das nicht. Das ist ja Wahnsinn. 50 Jahre. Ja, und als ich gestern Abend deine Sendung gesehen habe, habe ich an die Christa gedacht, habe ich gesagt, das einmal dem Domia erzählen, dass es so etwas gibt, Menschen wirklich... Nur Spaghetti essen. Und das sind aber wirklich Ausnahmeerscheinungen, diese Menschen, ne? Ja, klar, sicher. Aber es fiel mir gestern Abend, als ich sie gehört habe, habe ich gedacht, wow, Mensch, das ist die Christa. Toll, dass du es uns noch erzählt hast und dass wir dich nochmal an die Strippe bekommen haben. Ja. Ich danke dir vielmals. Alles Gute und schönen Gruß an deine Freundin. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe Ihre Sendung so lange gesehen. Das ist ja nett, liebe Silvia. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Ciao, tschüss. In der Technik heute Nacht, Benjamin Vlies. Morgen ist Feiertag hier in NRW. Wir sind nicht da. Und wir sind wieder da in der Nacht von Freitag auf Samstag mit der Jubiläumssendung 20 Jahre Domian. Und mein Gast wird hier sein, Jan Böhmermann. Und es gibt viele, viele Überraschungen, von denen ich auch noch nichts weiß. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, wo Feiertag ist. Und wir sehen uns wieder übermorgen Nacht. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Bye bye. Ciao.